Der junge Goethe hatte in Frankfurt das Puppenspiel von Dr. Faust gesehen. Es hatte ihn inspiriert, schreibt er doch im 10. Buch von Dichtung und Wahrheit. Die bedeutsame Puppenspielfabel klang und summte gar vieltönig in mir wider. Auch ich hatte mich in allem Wissen umhergetrieben und war früh genug auf die Eitelkeit derselben hingewiesen worden. Ich hatte es auch im Leben auf allerlei Weise versucht und war immer unbefriedigter und gequälter zurückgekommen. Nun trug ich diese Dinge so wie mancher andere mit mir herum und ergetzte mich daran in einsamen Stunden, ohne jedoch etwas davon aufzuschreiben. Neu, wie gesagt, ist Fausts Wissensdrang. Zugleich aber bringt die Aufklärung eine solch maßlose Überschätzung des Wissens mit sich. Mephisto hockt während der Abwesenheit seines Opfers in der Studierstube, an deren Tür ein Student anklopft. Nun nimmt der Teufel selbst die Maske des Professors an und wir hören die originellste Studienberatung, die je geschrieben wurde.